Dieses Herz ist feuerfest, brennt nicht, wenn man's in die Flammen stößt. Dieses Herz ist gut gesichert gegen Räuber, Diebe und Verbrecher. Dieses Herz ist kalt wie Stein, kann sich an der Liebe nicht mehr erfreuen. Und dieses Herz schlägt nur noch ganz für sich allein. Allein. Dieses Herz ist wasserdicht, damit keine Träne mehr herausbricht. Dieses Herz ist gut gesichert gegen schwere Nöte und Herzensbrecher. Herz ist hart wie Stein, hier kommt so schnell keiner mehr rein. Dieses Herz schlägt nur noch ganz für sich allein. Ganz für sich allein. Ganz für sich allein. Chemisches Gewitter von Hormonen. Was hat der liebe Gott nicht dabei gedacht, dass er einen damit das Leben schwer macht? Sag mir, was macht das für einen Sinn, dass Gefühle einem den Kopf verdrehen? Seid ihr noch da? Ja. Oder? Ja.